Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Vor kurzem feierte die anarcho-syndikalistische Jugend Berlin, die ASJ Berlin, ihr 6. Jubiläum. Wir nahmen dies zum Anlass, mit ihnen ein Interview zu führen. Auf Grundlage des Interviews, aber auch mit anderen Quellen, haben wir einen Beitrag zusammengestellt, in dem es um die ASJ, ihr politisches Konzept und auch die geschichtlichen Vorläufer geht. Das komplette Interview als solches könnt ihr in wenigen Tagen auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de nachhören. Okay, was macht die ASJ denn so? Wir haben da so ein Audio von einem Zeltlager gefunden. Beim Zeltfestival der ASJ werden Action, Ehrenamt und Leute kennenlernen großgeschrieben. 140 Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen sowie Gäste von der ASJ Kaiserslautern, ASJ Suhl und aus Niederösterreich kommen hier zusammen. Wir sind im idyllischen Teutoburger Wald. Genauer gesagt auf dem Zeltplatz Abenteuerland Bohnenburg. Hier kampiert für die nächsten 3 Tage die ASJ, der Kinder- und Jugendverband des Arbeiter-Samariter-Bunds. Ja, das scheint dann doch die falsche ASJ zu sein. Es mag ja ab und an auch ein ASJ-Sommercamp gegeben haben, aber für gewöhnlich widmet sich die Gruppe dann doch deutlich ernsteren Themen zu. Dazu gehört zum Beispiel auch dieses. Hier wurde ein Mann dafür getötet, weil er im Nazi-Jargon als asozial galt. Ein Mann, der dem kapitalistischen System voller Leistungsdruck, Arbeitsplätze und Prekarität nicht standhielt, wurde genau dafür hingerichtet. Doch schreiben sich nicht auch Nazis auf die Fahne, antikapitalistisch zu sein? Ja, das tun sie. Doch das ist nur oberflächlich, nicht als reine Fassade. Das beweist nicht nur der Mord an Dieter Eich. Heute wie gestern versuchen sich Nationalsozialistinnen einen proletarischen Anstrich zu geben, die Partei des kleinen Mannes zu sein. Das war der Anfang einer Rede der ASJ Berlin von 2010 anlässlich einer Demonstration zum Tode von Dieter Eich, eines im Jahr 2000 von Nazis ermordeten Obdachlosen, und sie steht stellvertretend dafür, worum es der anarcho-syndikalistischen Jugend geht. Um eine antikapitalistische Kritik am System, gepaart mit einem Einsatz gegen Unterdrückung und Ausgrenzung, beispielsweise in Form von Demonstrationen. Ein Genosse der ASJ Berlin beschreibt das ASJ-Konzept so. Wie viele andere anarchistische Gruppen wollen wir natürlich auch die soziale Revolution und streben die an, sehen aber den Fokus in der Ökonomie und denken, dass man mit der Aneignung der Produktionsmittel eine kapitalistische Wirtschaft und auch kapitalistische Unterdrückung überwinden kann und sehen das ganz klar als unser Aufgabenfeld, da anzusetzen, was nicht bedeuten soll, dass wir andere Unterdrückungsmechanismen als Nebenwidersprüche sehen, sondern ich denke, eine anarcho-syndikalistische Gruppe muss einmal den ökonomischen Kampf führen, muss im ökonomischen Bereich tätig sein, genauso wie im politisch-gesellschaftlichen Bereich. Neben anderen Aktivitäten gab die ASJ Berlin mehrere Jahre lang auch die kostenlose Zeitschrift Schwarzes Kleeblatt heraus. Darin können wir in der Ausgabe Nummer 13 von März-April 2013 Folgendes zur Anwendung des Konzepts der direkten Aktion außerhalb des Betriebs lesen. Die direkte Aktion wird als kollektive, organisierte Kraft verstanden, deren Form ausschließlich von den Betroffenen selbst gewählt und durchgeführt wird. So kann unmittelbar und ohne Umwege in einen Prozess eingegriffen werden. Findet die direkte Aktion in syndikalistischen Gewerkschaften zwar vorrangig im Betrieb statt, so kann diese im Hinblick auf ihr gesellschaftlich revolutionäres Ziel noch mehr bewirken als die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Sie kann auch außerhalb eines Betriebes eingesetzt werden. Im Anschluss werden 3 Beispiele aus den Bereichen Ökobewegung, Antirassismus und Antigentrifizierung ausführlich beleuchtet, um anschließend festzustellen, direkte ökonomische Aktionen sind weitaus effizienter als Konsumentinnenmacht oder Parlamentarismus. Durch einen erfolgreich geführten Arbeitskampf wird das Selbstbewusstsein der Aktivistinnen gestärkt, der Blick für Ungerechtigkeiten geschärft und Solidarität gefördert. Geht man davon aus, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse vor allen Dingen durch die Produktionsverhältnisse bestimmt werden, ist es nur logisch, ökonomischen und politischen Kampf nicht voneinander zu trennen. Um grundlegende gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen, wird genau das im Anarchosyndikalismus versucht. Die Arbeit aktueller ASJ-Gruppen hat klare historische Vorbilder. Wie der Historiker Helge Döring vom Institut für Syndikalismusforschung feststellte, gab es bereits im 19. Jahrhundert erste freiheitlich-sozialistische Jugendorganisationen. Aber erst mit der Aufhebung der Sozialistengesetze und später mit dem Beginn der Weimarer Republik war es diesen auch möglich, politische Arbeit zu betreiben. 1921 entstand dann die SAJD, die Syndikalistisch-Anarchistische Jugend Deutschlands. Unser ASJ-Genosse führt dazu aus: Es ist so gesehen eigentlich unser historischer Vorläufer, auf den wir uns auch berufen als ASJ. Die SAJD hatte zu Höchstzeiten etwa 3000 Mitglieder, 120 Ortsverbände, also schon eine sehr große Jugendorganisation, und hatte thematisch die Schwerpunkte Antimilitarismus, Antifaschismus, teilweise Wahlboykott und halt die Selbstorganisation der Interessen ihrer Mitglieder. Helge Döring zählt zu ihren Aktivitäten außerdem noch Ferienlager, Schulentlassungsfeiern, Wander- und Choraktivitäten. Inhaltlich orientierten sie sich hauptsächlich am anarcho-kommunistischen Vordenker Peter Kropotkin und den libertären Pädagogen Francisco Ferrer. Doch Ende der 1920er Jahre wurden die Zeiten rauer. Eine Diskussion zum Thema der Gewalt setzte ein. In einem Artikel in der direkten Aktion Nummer 195 vom September-Oktober 2009 wird die Gemengelage damals so beschrieben. Innerhalb der anarcho-syndikalistischen Bewegung existierten die unterschiedlichsten Auffassungen über die Anwendung von Gewalt. Die einen befürworteten lediglich den Generalstreik als Niederlegung von Arbeit, andere würden auch gewaltsam gegen Streikbrecher vorgehen und generell nur die Streiks verteidigen. Der Umsturz sollte auf betrieblicher Ebene erfolgen, da die Syndikalisten im allgemeinen bewaffneten Kampf die Gefahr der Neukonstituierung politischer Macht mit totalitären Tendenzen sahen. Trotz der Kritik an der Gefahr einer Uniformierung und Militarisierung waren es die Jungen, die zuerst den Kampf mit den SA-Gruppen auf der Straße aufnahmen. Dafür wurde eine neue Jugendorganisation geschaffen, die hauptsächlich aus der SAJD hervorging, die Schwarzen Scharen. Der ASJ-Genosse erklärt: Also es waren eigentlich clandestine, militante, antifaschistische Gruppen, die teilweise auch bewaffnet waren und zu der Zeit für anarchistische oder anarcho-syndikalistische Strukturen beispielsweise auch Schutz organisiert haben. Also so Anfang der 30er war es ja oft der Fall, dass SA-Truppen linke, libertäre Veranstaltungen gestört haben. Und da haben halt Mitglieder der Schwarzen Scharen oft als Saalschutz einfach fungiert. Später haben sie dann im Untergrund weitergearbeitet, weil es natürlich während der Nazis viel zu gefährlich war, öffentlich irgendwas zu machen. Und viele sind dann auch so Mitte der 30er nach Spanien gegangen. In einem Flugblatt der Schwarzen Schar Berlin um 1930 heißt es: Genosse, wie stehst du zur Schwarzen Schar? Vor einiger Zeit wurde in Oberschlesien von FAUD-Genossen eine antifaschistische Vereinigung gegründet. Diese Organisation, die sich Schwarze Schar nennt, hat es verstanden, in kurzer Zeit einen weit größeren Kreis aktiver Arbeiter zu erfassen, als es wie der dortigen FAUD möglich war. Auch in Süd- und Mitteldeutschland und im Rheinland sind ähnliche Bewegungen entstanden. In Berlin-Brandenburg hat sich ebenfalls ein Kreis Genossen zur Schwarzen Schar zusammengeschlossen. Hat eine Kampforganisation für uns eine Daseinsberechtigung? Wir meinen, dass gerade jetzt, wo der Nationalsozialismus auf dem Vormarsch ist, wir diese Frage mit Ja beantworten müssen. Wir als die FAOD sind noch nicht imstande gewesen, an größere Massen von Arbeitern heranzukommen, weil wir keinen fest zusammengefügten Kern aktiver Genossen haben, die tagespolitisch geschult, planmäßig Nachweise und Häuserblocks propagandistisch bearbeiten können. Wir, die mit allem Ernst die FAOD fördern wollen, haben erkannt, dass es notwendig ist, intensive Haus- und Hofagitation zu betreiben und mit Mitteln der modernen Propaganda zu arbeiten. Eigene Musikkapellen, Theatergruppen, wirksame Plakate, Häuserblock-Zeitungen, Lastautotouren aufs Land und den Selbstschutz des Proletariats zu organisieren. Die während der Nazizeit verbliebenen Mitglieder der Schwarzen Scharen wurden entweder verhaftet und starben zum Teil im Konzentrationslager, andere gingen, wie zuvor erwähnt, nach Spanien, um gegen den Faschismus von Franco und für die soziale Revolution zu kämpfen. In Deutschland dauerte es dann sehr lange, bis es wieder eine anarcho-syndikalistische Jugend gab. Aber das ist dann eine andere Geschichte.